Eine alte Bekannte von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Das guldene Projekt. Frau Krallinger hielt ihre Augen in diesem Moment abgewandt, blickte doch ab und an auf, um die Herren auf der gegenüberliegenden Tischseite, die sich einander jetzt vollauf zugewandt hatten, neugierig zu mustern. Ihr Fiancé blätterte einstweilen in einem wohl mitgebrachten Magazin. Dem Einband nach zu urteilen, dürfte es sich dabei wohl um Pferderennen und Rennergebnisse handeln. »Sehen Sie«, antwortete Herr Hohlmann mit selbstsicherem Lächeln, während er ein kleines Prospekt vor Herrn S. platzierte. Darauf abgelichtet waren Goldmünzen und ein steil ansteigender Graph, der die zeitliche Wertentwicklung des Goldkurses darstellte, wie zudem auch noch einen äußerst euphorischen zukünftigen Preisanstieg prognostizierte, der schon fast die Dimension des Prospekts zu sprengen schien. Herr S. strich sich noch immer nachdenklich durch den Bart und ignorierte die weiteren Worte Hohlmanns. Dann wurde das Essen serviert. Als Herr S. die kleine anmutende Karaffe vor sich bemerkte, meinte er trocken in die Runde: »Vermutlich verrechnen die Banditen das Kürbiskernöl extra. Wollen wir wetten?« Bei dem Wort »wetten« legte jetzt endlich auch der Verlobte Frau Krallingers sein Sportmagazin zur Seite und ergriff das Besteck, um sich an dem Schwarzwurzelsalat gütig zu tun. Nicht jedoch, ohne zuvor den Oberschenkel Frau Krallingers auf Griffigkeit geprüft zu haben. Da bestieg ihr erneut die Röte ins Gesicht und sie warf ihm einen kurzen, bösen Blick zu. Während dem Essen sollte dann jedenfalls an diesem Tisch für eine kurze Zeit Ruhe einkehren. Anschließend war es wieder Herr Hohlmann, der als erster die Stimme erhob, während er den Mund noch etwas mit einer Serviette abtupfte und seine beringte Hand erneut die Aufmerksamkeit Herrn S. auf sich zu ziehen verstand. »Wissen Sie eigentlich, dass ich auch einmal in Ihrer Firma gearbeitet habe?« »Nein? Hat Ihnen Frau Krallinger nichts davon erzählt?« Dabei blickte sie verwundert an. »Tatsächlich bin ich auch über 10 lange Jahre im Außendienst als Monteur tätig gewesen. Die Dienststelle Nord in Bolten gibt es ja bereits seit dem 10er-Jahr nicht mehr. Aber den gewissen Herrn Falkensteiner werden Sie unter Umständen noch gekannt haben, oder?« »In der Tat«, antwortete Herr S. beiläufig, während er damit beschäftigt war, mit dem restlichen Schwarzbrot das Kürbiskernöl auf seinem Teller aufzuwischen. »In der Tat ist mir der Name geläufig. Der gute Herr Falkensteiner, ja, das war noch Zeiten. Er war ja der damalige Häuptling des Trupps und versuchte verzweifelt, alles beieinander zu halten. Das wurde ihm selbstredend nicht immer leicht gemacht, denn die Vorgaben waren schon damals hart und nicht jeder war damals gewillt, seine Autorität restlos anzuerkennen. Nein, dass Sie auch einmal dabei gewesen sind, hätte ich für wahr nicht gedacht. Ha, klein ist die Welt. Herr Hohlmann lächelte erfreut. »Oh, Sie kennen ihn, das habe ich mir fast gedacht. Den kannte damals wirklich jeder. Kennen Sie auch einen gewissen Herrn Sauer oder einen Herrn Voxnecker?« »Selbstredend«, antwortete Herr S. »Die Burschen sitzen ja sogar im Büro nebenan und zählen schon die ihnen noch verbleibenden Stunden bis zur Pensionierung.« »Dachte ich mir fast, das haben Sie damals auch schon gemacht. Die ändern sich wohl nicht mehr. Ja, das war schon eine interessante Zeit. Aber irgendwann war dann auch für mich die Zeit gekommen und ich musste mich schweren Herzens von der Firma lossagen«, erklärte Herr Hohlmann nachdenklich. »Danach machte ich mich selbstständig und handelte erst mit Versicherung und Devisen, bis ich letztendlich ins lukrative Goldgeschäft eingestiegen bin. Dabei versuche ich, meine Erfahrungen auch anderen zugutekommen zu lassen und sie von den Vorteilen eines solchen Investments zu überzeugen. Ein Beispiel: Angenommen, Herr S., Sie hätten 1920 10.000 US-amerikanische Dollar in Gold investiert. Wären Sie heute Millionär. Und in ein paar Jahren, ja in ein paar Jahren schon, das verspreche ich Ihnen, wären Sie sogar mehrfacher Millionär.« Dabei tendierte er immer ausladender zu gestikulieren und redete sich dabei so sehr in Rage, dass sein Kopf zwischenzeitlich sogar eine regelrecht rötlich-violette Färbung anzunehmen begonnen hatte. Es würde Herrn S. nicht übermäßig überraschen, täte Hohlmann in den nächsten Augenblicken plötzlich an Sauerstoffmangel umkippen. aber er blieb. Er blieb dieser seiner neuen aufgedrehten Art treu. Und Frau Grallinger sah sich sogar dazu veranlasst, sich an ihrem halbleeren Gläschen festzukrallen, da sie wohl, wie er es versucht war anzunehmen, bei der plötzlichen Wildheit Hohlmanns um die Unversehrtheit der Gläser fürchtete. Nachdem sämtliche Vorteile solchen Investments ausgiebig erörtert worden waren und Hohlmann meinte, alle Fakten auf den Tisch gelegt zu haben, nippte er nun wieder etwas ruhiger von seinem Gläschen Weiß, das er bis jetzt ja fast gar nicht, noch gar nicht angerührt hatte. Dann lehnte er sich zufrieden zurück, während er das Gesagte in seine Zuhörer einsickern ließ. Herr S. seinerseits war sich über die Vorzüge eines solchen Sachwertinvestments durchwegs im Klaren. Ja, schon lange bevor er Herr Hohlmann überhaupt kennengelernt hatte, spielte er mit dem Gedanken, einen gewissen Anteil Gold oder Silber in Münzform zu erwerben. Doch selbst wenn eine solche Anlage in Erwägung ziehen würde, täte es sich dabei um einen Einmalkauf zu marktüblichen Preisen handeln. Der gute Herr Hohlmann könne also an ihm nichts verdienen, so sehr sich das auch dieser erhoffen mochte. Nichtsdestotrotz war Herr S. gewillt, höflich zu bleiben, schon alleine um das Gesicht Fräulein Grallingers zu wahren, wollte er sich diese zwielichtige Geschäftsideen des Mannes weiter anhören. Als Hohlmanns Dampfrede zu seinem güldenen Investment geändert hatte, fuhr er sich mit einem Stofftaschentuch über die gerötete, schweißnasse Stirn. Als er nämlich etwas verstimmt bemerken musste, dass er nicht die von Herrn S. erhoffte Aufmerksamkeit und Zustimmung bekam, wendete er sich kurzerhand einfach an Frau Grallinger und ihren Verlobten. Der Letztere sah sich sogar gezwungen, als Hohlmann wieder in seiner Ansprache fortfuhr, ein paar Mal von seinem geliebten Sportmagazin aufzusehen, um sein absolutes Desinteresse an der Thematik nicht sofort als Aushängeschild um den Halse zu tragen. In Fräulein Grallinger dagegen schien der gute Herr Hohlmann aber einen ausgezeichneten Zuhörer gefunden zu haben. So nickte sie ihm des Öfteren aufmerksam zu, wenn er gerade wieder einen Satz beendet hatte oder blickte ihm stramm sitzend in die Augen. Dabei verstand sie sich sogar darauf, hin und wieder Beispiele zu finden, die seine Aussagen mit mal mehr, mal weniger sachlichen Argumenten unterstrichen. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmann.